Contrabanda FM 91.4. 20 years of freedom on the airwaves. Your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcast on the internet. www.contrabanda.org. Aber wie man sieht, selbst das funktioniert jetzt nicht mehr. Also es ist unglaublich. Selbst Brieftauben werden abgefangen. Abgeschossen. Hallo Leute, ihr hört Niemandsland, 91.4 FM. Euer alternatives Radioprogramm hier in Barcelona und weltweit. Bei Contrabanda Barcelona. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Willkommen im Niemandsland. Wir wollen auch heute wieder versuchen, die krumme Welt ein wenig gerade zu biegen und dem Sumpf der Politik ein bisschen Satire abzugewinnen. Willkommen im Niemandsland, wo wir aus dem harten Steinbruch der sozialen Wirklichkeit etwas poetische Zukunftsmusik herauszuhorchen versuchen. Wo das Wort noch Wort ist und kein börsentaugliches Derivat aus Herrenklo-Jargon. Wo eine Stadt noch eine Stadt ist und keine marktkompatible Handelsmarke. Wo ein Mensch ein Mensch ist und kein Big Data-Untertan im globalen Labyrinth der Kapitalverwertung. Willkommen im Niemandsland, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Es ist Samstag, der 6. Juli 2013. Wir senden direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real, auf 91.4 FM, Contrabanda. 2 Stunden, auch im Internet, live unter www.contrabanda.org, im Livestream, zu hören, von Kapstadt über Buenos Aires, Tokio, Samarkand und Castrop-Rauxel. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Für Leute weltweit natürlich auch. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Wir sind ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme. Wie gerade gesagt, en un mundo poco libre. Herzlich willkommen. Gehst am frühen Morgen, wenn du am Bahnhof stehst mit deinen Sorgen. Da zeigt die Stadt dir Asphalt glatt, im Menschentrichter Millionen Gesichter. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die Braue, Pupillen, die Lider. Was war das, vielleicht dein Lebensglück? Vorbei, verweht, nie wieder. Du gehst dein Leben lang auf 1000 Straßen. Du siehst auf deinem Gang, die dich vergaßen. Ein Auge winkt, die Seele klingt. Du hast es gefunden, nur für Sekunden. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick. Die Braue, Pupillen, die Lider. Was war das? Kein Mensch tritt die Zeit zurück. Vorbei, verweht, nie wieder. Du musst auf deinem Gang durch Städte wandern. Siehst dein Pulsschlag lang, die fremden anderen. Es kann ein Feind sein, es kann ein Freund sein, es kann im Kampf für dein Genosse sein. Es sieht hinüber und zieht vorüber. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die braue Pupillen, die Lider. Was war das? Von der großen Menschheit ein Stück. Vorbei, verweht, nie wieder. Reisen, nicht auf lauten Sohlen, sondern auf leisen. Und er sagt, ich bring dich nach Haus. Sein Lächeln ist mir nicht nur bekannt, sein Lächeln ist mit meinem verwandt. Wir kommen nie an. Ich sag, wenn schon, dann schon. Oh, weil wir sind Sommer und wir sind bloß ein Chamäleon, mein Chamäleon. Und wer zu reisen, nicht auf lauten Sohlen, sondern auf leisen. Und er sagt, ich bring dich nach Haus. Käthe heißt die Sängerin. Schöne, leicht angeraute Stimme. Käthe Sieland, 1982 geboren, deutsche Songschreiberin und Sängerin. Zwei Alben hat sie bisher herausgegeben. Das erste Album von 2011, Ich muss gar nichts, hier auch schon gespielt. Und das zweite Album, erst kürzlich erschienen, Verschollenes Tier. Erscheinungstermin war am 28. Juni 2013, also vor ein paar Wochen. Als Katharina Sieland, Tochter eines Schmiedes, 7 Jahre alt war, reiste sie mit ihren Eltern und ihrem Bruder kurz vor der Wende aus der damaligen DDR nach Aalen in Baden-Württemberg aus. Mit 12 bekam sie ihre erste Gitarre. Die 14-jährige Katharina gab ihr erstes Konzert in einer Kneipe namens Bobby Brown. Sie lernte auf der Fachschule für Musik- und Gesangsausbildung in Dinkelsbühl. Bei Nebenjobs wie Crepe verkaufen, Barjobs oder als Weihnachtsmannfrau auf Flohmärkten führt ihr Weg sie über Mannheim nach Hamburg. Dort absolvierte sie an einer Hochschule einen mehrwöchigen Popkurs und zog 2005 ganz in die Hansestadt. 2011 gründete sie eine vierköpfige Begleitband. Ihre selbstgeschriebenen deutschen Texte haben oft einen autobiografischen Bezug. Größere Bekanntheit erlangte sie durch ihren Auftritt bei Inas Nacht am 8. Oktober 2011. Da hören wir mal kurz rein, was sie da erzählen, die Ina und die Käthe. Beste Sängerin Deutschlands und deswegen freue ich mich, da ist die Käthe! Das ist doch toll! Ja, Ina, immer übertreiben, aber da ist Käthe. Ich habe ja dein Album schon etwas länger, weil es sollte ja schon längst da sein und jetzt kommt es aber irgendwann demnächst, ne? Ja. Dieses Album muss Deutschland hören, das ist nämlich ganz toll. Bevor du Musik gemacht hast, warst du Stuhlabbeizerin und... Ich habe vieles gemacht. Ich habe auch Crepe gemacht. Crepe, aber Stuhlabbeizerin ist auch schön, jeden Tag ein Stuhl oder wie geht das? Drei. Und dann hast du gesagt, ist doch alles nix, ich will jetzt singen. Ja. Ja, jetzt wollen wir mal das Lied und das Lied heißt einfach nur Ding. Ja. Und es, du singst mir aus der Seele. Es ist ganz toll. Stimme toll, Lied toll, Musiker, komm mal, hallo Musiker, hallo. Auch toll. Ja, typisch Ina, die übertreibt natürlich enorm. Aber wir schließen uns an. Die ist klasse, diese Käthe. Tolle Stimme. Das Lied Ding haben wir übrigens hier schon ein paar Mal gespielt. Die Live-Version bei Inas Nacht ist nicht so toll vom Akustischen her. Toll ist allerdings die Live-Atmosphäre. Jedenfalls, einmal bei Inas Nacht gewesen, am 8. Oktober 2011, folgten Auftritte natürlich in anderen Programmen. Bei Harald Schmidt und im ZDF Morgenmagazin. Am 30. September 2011 erschien also, wie vorhin gesagt, ihr erstes Album Ich muss gar nichts bei Deac Music. Das Album erreichte Platz 56 der deutschen Albencharts. Am 24. Mai 2012 erhielt Käthe den Deutschen Autorenpreis der GEMA in der Kategorie Rock. Und 2013 ist sie Preisträgerin des Fred J. Preises für deutschsprachige Liedtexte. Also man könnte sagen, eigentlich eine tolle Karriere, toller Erfolg. Wir hoffen auch natürlich für sie, dass es so weitergeht. Denn wir mögen ihre Lieder, die Lieder gefallen uns. Ich bin Fan von ihr geworden. Ich hatte sie zufällig entdeckt über TV Noir. Hören wir noch ein Lied von Käthe. Das Lied Senorita. Nein, wir hören die Studiofassung von Ding. Ich würde sagen, ja, das klingt ein bisschen akustisch, ein bisschen sauberer als die Live-Aufnahmen aus dem YouTube. Wir hören sie mal. Ich bin ein Tyrann, bin heimliche Härte. Hallo, ich bin Hoffnung, bin seligste Freude. Ich bin ein Träumer, ich bin nie müde. Eine gut gemeinte Lüge. Hallo, ich bin Liebe, ein verbuddelter Schatz. Und hallo, ich bin klug und nur so gut, dass vieles auch nicht klappt. Ich glaube, ich bin ein Ding. Wenn's in Bewegung ist, macht's einen Sinn. Ich bin Sehnsucht, ich bin Glück und ich bin Not. Hallo, ich bin Herz, ich stell mich oft tot. Ich bin ein Dichter, ich bin was ich bin. Ich bin mein Richter, ich beschenk mich, ich bin streng. Hallo, ich bin Chaos, ein verbuddelter Schatz. Und hallo, was bin ich froh, wenn manches auch mal klappt. Ich glaube, ich bin ein Ding. Wenn's in Bewegung ist, macht's einen Sinn. wenn's in Bewegung ist, macht seinen Sinn, macht seinen Sinn. Ich glaube, ich bin ein Ding, wenn's in Bewegung ist, macht seinen Sinn, macht seinen Sinn. Käthe Sieland, das Ding, ein Ding. Ist natürlich etwas anderes, eine gut abgemischte Studio-Version zu hören, als die TV-Noir-Videos, aber die sind auch klasse, die mögen wir. Kontrabanda 94 FM, Samstag, 6. Juli 2013, jo. Kaixo, agurri beroena, Euskal Herriatik, irrati zeamanaldi iraultzaile honi, Kontrabanda FM izeneko eta bereziki Niemans Land programari. Aurrera, musu bat. Noch ein Lied, bevor wir zu anderen Themen übergehen, von Käthe, von ihrem neuen Album, Die Waffen niederlegen. Käthe. Viele kleine Tode muss man sterben. Mensch zu werden und ich's doch weiß und nichts fühle, schenk mir Flügel. Bin ich dem Regenbogen kurz beraubt, gib mir mehr als ich brauch, sei auf meiner Seite, weich nicht von meiner Seite, lass mich dein zartes Glück erjagen. Waffen niederlegen. Ja, ja, und die Zukunft legt sich mal wieder aufs Eis. Heute ist heute und hier kommt der Beweis. Und die Freunde, die keine sind, lass sie ziehen, wohin sie wollen. Ich will treu sein und scheu sein, barfuß gehen. Setz dich mit mir an den Rand, wenn ich mich schäme, nur um mich gräme. durch dein zartes Glück erjagen. Große Wellen darin schlagen, ich will mich ergeben, meine Waffen niederlegen. Und die Zukunft legt sich mal. Frau Käthe Sieland. Übrigens, bei Inas Nacht, da ist ja immer was los. Mit Ina singen ihre Gäste ja immer im Duett. Hören wir mal kurz rein von Inas Nacht. Das war übrigens auch am 8.10.2011, fast pünktlich zum Erscheinen ihres ersten Albums. Von Inas Nacht. Da ist jetzt Käthe mit Ina zusammen und der Begleitband. Die haben da die Mikros ergriffen und rocken. Ich bin Sehnsucht, ich bin Glück, ja, und ich bin Not. Hallo, ich bin Herz. Also, keine Studio aufgemotzte Stimme, sondern die ist echt, ihr rauer Ton, sehr gut geeignet für Rockmusik. Käthe. Guten Morgen, Bernhard, wie geht's? Guten Morgen, fantastisch. Schön. Prima Wetter angesagt für die mindestens für die nächsten 10 Tage. Die Temperaturen werden nicht unter 27 Grad sein. Also für die arbeitende Bevölkerung ist das natürlich schon fast ein bisschen zu warm. Da stört nämlich dann entweder die drückende Hitze oder die eiskalten Klimaanlagen, denen die Menschen ausgesetzt werden in Bussen und öffentlichen Gebäuden. Naja, zum Glück gibt es ja immer weniger arbeitende Bevölkerung, ne, bei der Arbeitslosigkeit. Gut, können sich immer weniger erkälten. Blood, also? Sweat and Tears haben die ja schon seit Jahrhunderten auszuhalten. Gut, und außerdem, wir sind hier gewöhnt, wir Barcelonesen, ich rechne mich fast schon dazu, wir meckern über alles. Wenn es warm ist, ist es zu warm, wenn es kalt ist, ist es zu kalt, wenn es windig ist, ist es windig. Das ist was Typisches von hier, meine Damen und Herren, nehmen wir das nicht zu ernst. Das ist eine Art, sich Luft zu machen. Also ich hoffe, dass mit dem Meckern, hast du ironisch gemeint, weil unsere Aufgabe ist, Kritik zu üben. Konstruktive Kritik. Das ist unsere Waffe, weil also von wegen die Waffen niederlegen und so, nix da. Ne? Wir werden weiter insistieren. Die Waffe der Kritik, ne? Und dann natürlich auch die Kritik der Waffen. Ne? Das muss man natürlich dann auch überlegen, wenn es soweit ist. Im Leitartikel zu Eingang des Programms hatte ich ja auch gesagt, wir wollen heute versuchen, die krumme Welt ein wenig gerade zu biegen und dem Sumpf der Politik ein paar Blüten abzugewinnen. Das werden wir heute auch wieder versuchen. Aber wenn Käthe und Ina hier Musik machen, wo man schön drauf abrocken kann, auch gleich eine Meldung dazu. Wir wissen ja, unsere Monarchen und die Königsfamilie, das sind ja Menschen wie du und ich. Ne? Und wenn es noch eines weiteren Beweises bedurft hätte, haben wir den jetzt. Diesmal geht es also nicht um den Schwiegersohn und die Tochter, sondern um den Sohn Felipe. Der ist ja glücklich verheiratet mit Leti, mit der schönen Leti. Und da, was passiert da in Madrid, präsentieren die sich einfach, ohne das vorher anzukündigen, vor 1000 Leuten bei einem Rockkonzert bei Hombres G, ne, gehen da einfach hin, haben sogar einen Eintritt bezahlt, ne, und werden dann diesmal nicht ausgepfiffen, geben sich sehr leutselig, haben aber nicht getanzt, ne, also in keinem Moment das Skelett bewegt, ne, noch nicht mal, wo die dann die Hombres G das Stück gespielt haben, Sufre, Mamon, ja. Man weiß nicht, ob das sowieso auf dem Programm stand oder ob sie das erst mit aufgenommen haben in dem Moment, wo sie mitgekriegt haben, dass Felipe und Leti da sind. Also ziemlich unbeweglich standen sie da rum, haben so ein bisschen den Kopf bewegt. Und wo das dann vorbei war, schickt er die Leti nach Hause. Ne? Irgendjemand muss natürlich auch auf die Kinder aufpassen. Und dann ist er aber nochmal losgezogen mit ein paar Kumpels und Leibwächtern und zum anderen Konzert noch gegangen, auf dem Platz da Las Ventas. Da waren Sabina, Nacha Pop, La Union, Melendi. Und da soll er dann ordentlich einen abgerockt haben, ne? Sagt die Presse. Und wo er dann danach hingegangen ist, das aber nicht überliefert. Werner, du hättest das ankündigen müssen. Wir sind schon in der Rubrik Menschen tun Menschliches. Da habe ich nämlich eine Kunja entwickelt. Und beim nächsten Mal, bitte kündige das an. Dann bringen wir ein paar monarchische Fanfaren und stürzen uns dann in die Rubrik Werner mit Menschen tun Menschliches. Ja, menschlich sind die alle, das wissen wir, das gehört dazu, zum Showgeschäft. Alle sind menschlich, die Milliardäre sind auch Menschen, die Halbgötter sind Menschen, Messi ist auch ein Mensch, Neymar ist auch ein Mensch, die Monarchen sind Menschen. Meine Damen und Herren, vergessen wir das nie, sie sind Menschen wie du und ich. Menschen tun Menschliches, von Werner. Ja. Wir können ja auch außer nur menschlichen Sachen auch mal was unmenschlich. Ah nee, das haben wir ja sowieso. Das kommt. Ja, das Unmenschliche kommt, was, wenn wir über den Syrienkrieg sprechen und was Übermenschliches noch. Ne? Da ist ja zum Beispiel Hans Paul II. Ja, das ist also der Vorgänger vom Vorgänger. Der Vorgänger war Ratzinger und der Vorgänger Hans Paul II. Und der ist ja nun seit 7, 8 Jahren tot, ne? Und dann wird's ja langsam Zeit, dass er heilig gesprochen wird, ne? Jetzt gibt's aber, würde ich aber auch sagen. Dafür braucht's aber, gibt's eine Bedingung, wenn jemand heilig gesprochen werden will, muss er zwei Wunder vollbracht haben. Aber das ist falsch formuliert. Er muss zwei Wunder, sagen wir, auf dem Konto haben. Aber in dem Moment, wo er gestorben ist, hatte er nur ein Wunder auf dem Konto. Was macht man jetzt hinterher, wenn er dann heilig gesprochen werden soll? Da ist denn im Vatikan, haben sie sich diese Frage gestellt, wie Lenin damals, was tun? Ja? Und jetzt gibt's da zum Glück Floribet Mora, das ist eine Frau in Costa Rica, die hatte ein großes gesundheitliches Problem, Aneurysma, das sind irgendwie ist ein Blutgerinnsel im Gehirn, ja. Und auf einmal, kein Arzt kann sich das erklären, hat sich das von selbst aufgelöst, ja. Und die Familie hat es aber völlig klar, woher das kommt. Die haben nämlich permanent Gebete an den verstorbenen Papst Juan Paul II. Gerichtet und um Heilung gebeten. Ja. Und jetzt die Kongregation für Angelegenheiten der Heiligen hat es also bestätigt, es handelt sich hier um ein Wunder. Das heißt, Bedingung 2 ist erfüllt und wir haben einen weiteren Heiligen. Thank you. damals, als wir noch hinter Mond lebten, waren wir da glücklicher, frage ich mich. Element of Crime, damals hinter Mond. Unser ganzes Hab und Gut. Damals hinterm Mond. Zu trinken gab es nie zu viel. Und abends wusste ich immer, wo du warst. Was haben wir? Das Lächeln war die Welt, der Mensch war gut. Damals hinterm Mond. Regeln waren zum Brechen da, wir kämpften mit der Kraft gesunder Wut. Damals hinterm Mond. Zu streiten gab es nie zu viel, und abends wusste ich immer, wo du warst. Was haben wir geliebt? Damals hinterm Jeden Tag kommen mehr Einzelheiten ans Licht der Weltöffentlichkeit und man hat das Gefühl, jeden Tag protestieren die Menschen weniger. Die Menschen werden überrollt von einer Spitzelwelle, die es in der Menschheitsgeschichte so noch nie gegeben hat, die selbst George Orwell in seinem Roman 1984 nicht vorausahnen konnte. Und was passiert? Ich sehe zumindest nicht viel, beziehungsweise hier in Spanien gar nichts. Niemand protestiert, alle nehmen das als Gott gegeben hin. Viel Empörung, aber wenig Wissen und wenig Protest. Schon seit Wochen also tauchen, wie gesagt, in der Presse immer neue Details zum Abhörprogramm PRISM des US-amerikanischen Geheimdienstes NSA und zum Tempora-Programm seiner britischen Vettern auf. Telefon- und Computerverbindungen werden überwacht. Nicht nur bei den Russen und Chinesen oder den bösen Nordkoreanern, nein, auch die Verbündeten sind im Visier. Aktuellste Informationen. EU-Vertretungen werden angezapft und verwanzt. Deutschland gilt als explizites Angriffsziel. Außerdem sprechen die von Deutschland als einem drittklassigen Partner. Das ist schon mal eine Beleidigung. Und Angie hatte auch ganz energisch aufgefordert, dass Obama, wenn er Zeit hat und wenn es ihm nichts ausmacht und wenn es ihm nicht unangenehm ist, doch bitte eine kurze Erklärung abzugeben dazu. So mutig wirft sich Angie, die Kämpferin gegen den Kommunismus, jetzt gegen das Horch- und Spitzel-Imperium USA. Wir wissen natürlich, die Stasi damals, wir haben letzte Woche noch Witze gemacht, dass die da im Keller saßen und haben Briefumschläge über Dampf aufgemacht, haben dann reingeguckt, gelesen, Notizen gemacht. Wir haben gedacht, naja gut, wenigstens das bleibt uns erspart heute in der Spitzel-Ära. Und dann kommt die Top-Meldung, die Amis überwachen auch den kompletten Briefverkehr in den USA. Jeder Brief wird von außen erstmal fotografiert. Die US-Post überwacht laut New York Times für Polizei und Geheimdienste den Postverkehr. Das heißt, die Post selber ist Komplize, Handlanger der Geheimdienste. 160 Milliarden Sendungen sollen allein vergangenes Jahr registriert worden sein. Die Geheimdienstexperten sagen selber, dass man schon aus dem Umschlag sehr viel erkennen kann. Und dann gibt es ganz rasch eine richterliche Genehmigung. Die hat man, die zaubert man sich aus dem Hut und darf den Brief dann auch aufmachen, wenn man vermutet, da ist irgendwas drin, was die Schnüffler interessiert. Willkommen in der schönen neuen Welt. Ja, auch ein Witz, den wir dann letzte Woche noch gemacht haben, ne? Dass wir wieder, weil eben E-Mails, Telefone überwacht werden und wirklich flächendeckend, ne? Aber Millionen jeden Tag und dass wir dann zurückkehren müssen zum normalen Briefe schreiben oder Brieftauben oder so. Aber wie man sieht, selbst das funktioniert jetzt nicht mehr. Also es ist unglaublich. Selbst Brieftauben werden abgefangen. Abgeschossen. jeder Brief und jedes Päckchen, das innerhalb der USA verschickt wird, wird erstmal, bevor es befördert wird, gescannt. Vorseite, Rückseite, Empfänger, Absender und gespeichert. Ja. So weit ist es gekommen. Nach USA und Großbritannien, jetzt auch Frankreich, wird jetzt bekannt, dass Frankreich das auch schon seit vielen Jahren und sehr effizient auch schon macht. Genau die gleiche Geschichte. Ja. Und wie du schon gesagt hast, Deutschland von USA aus, nicht nur Nordkorea und andere kommunistische Regime und terroristische Regime, sondern Deutschland steht genauso auf der Spionageliste der USA. Und jetzt hast du gesagt, die Proteste finden nicht statt. Leider stimmt das, ja. Also in Berlin haben irgendwelche Aktivisten zu einer Demonstration aufgerufen zu diesem Thema. Und was ist zusammengekommen? Nur ein ganz kleines Häufchen von Leuten. Ne? Und vielleicht ist eben auch das das Problem, ne? Protestieren müsste man massenhaft, ja, aber wo und gegen wen, ja, gegen die US-Regierung, gegen unsere eigene Regierung, weil sie sich nicht wählt, wehrt, oder gegen Google oder Yahoo oder das ist irgendwie alles so schwammig, dass du wirklich nicht richtig weißt, wo du anpacken musst. Ne? Und also genau, die Merkel hat eine Erklärung angekündigt für die nächsten Tage zu diesem Thema, aber vorher will sie sich noch jetzt die Erklärung von Obama anhören und dann wird sie sich hinstellen und ihre Stellungnahme abgeben, heißt, sie wird sich zum Sprachrohr von Obama machen und das weitergeben, was der ihr erklärt. Viele Menschen in Deutschland fordern allerdings Asyl für Herrn Snowden. Herr Snowden ist der Whistleblower, der jetzt weltweit gejagt wird vom amerikanischen Schurkenstaat. Wir müssen dieses Land schon einen Schurkenstaat nennen. Sie haben es selber in die Welt gesetzt, dieses Wort, und Sie sind jetzt selber der Schurkenstaat. Wir müssen dieses Wort auf Sie anwenden. USA, ein Schurkenstaat. Hierzu ein Gastkommentar in der Jungen Welt von vergangener Woche. Zum Thema Asyl für Snowden von Frau Sevim Dogdelen, die sagt, im Namen von Demokratie und Menschenrechten wird Krieg geführt, werden Kriege geführt, Putschisten, Sezessionisten und mörderische Rebellengruppen unterstützt, weltweit, Menschen durch Drohnenangriffe exekutiert. Um diese Verbrechen zu legitimieren, wurden in den vergangenen Jahrzehnten versucht, ein Bild in den Köpfen der Bevölkerung des goldenen Nordens zu installieren, wonach ein Club der geordneten, freiheitlichen Demokraten gegen ein chaotisches, fanatisches und mörderisches Außen verteidigt werden muss, notfalls auch mit Angriffskriegen und gezielten Tötungen. Zeitgleich mit dem Niedergang der wirtschaftlichen Vorherrschaft kommt aber auch die Vorstellung einer alles rechtfertigenden moralischen Überlegenheit des Westens ins Wanken. Dafür stehen die Enthüllungen von Julian Assange, Bradley Mannings und jetzt Edward Snowden exemplarisch. Sie zeigen, wie gerade die Sicherheitsbehörden der NATO-Staaten jede Verbindung an internationales Recht und an Menschenrechte verloren haben. Eine US-amerikanische Hubschrauberbesatzung erschießt in wahrhaft barbarischer Manier im Irak völlig unschuldige Menschen. Islamische Terroristen werden in Syrien durch den Westen bewaffnet. Und der nationale Geheimdienst der USA erklärt alles und jeden zur potenziellen Bedrohung. Die Reaktionen der US-Administration und von US-Präsident Barack Obama zeigen, wie tief die legitimatorische Krise westlicher Vorherrschaft bereits ist. Sie befindet sich in einer immer schneller drehenden Abwärtsspirale. Die Folter Mannings, die Kampagne gegen Assange und die Hetzjagd auf Snowden werfen ein Schlaglicht auf die USA, die offene Züge einer Diktatur zeigen. Es spricht für den Mut des Präsidenten Ecuadors, Rafael Correa, die Menschenrechte gegen alle US-Drohungen zu verteidigen, indem er das Asylgesuch Snowdens prüfen lässt. Ganz anders die Bundesregierung. Als drittklassiger Partner, als Satellitenstaat des niedergehenden Hegemons, muss sie sich entscheiden, ob sie weiter am Feldzug gegen Demokratie und Menschenrechte teilnehmen will oder nicht. Bisher wirkt die Empörung von allen, CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen, die sind da alle gleich, mehr als gespielt. Zu stark hatte man in der jeweiligen Regierungszeit auf den Schulterschluss mit den USA gesetzt. Meinte man es ernst, müsste Snowden sofort politisches Asyl angeboten werden. Die überfällige Kündigung der geheimdienstlichen und militärischen Zusammenarbeit mit dem Schurkenstaat USA wäre ein notwendiger zweiter Schritt. Das Grundgesetz lässt sich nur verteidigen, wenn die US-Stützpunkte in Deutschland, die Teil des globalen kriminellen Handelns der US-Administration sind, sofort geschlossen werden. Eine Bundesregierung, die nicht bereit ist, diesen Schritt zu gehen, ist auch nicht bereit, die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu schützen. Das waren die Worte von Frau Sevin Daktelen. Sie ist Sprecherin für internationale Beziehungen der natürlich Linksfraktion im Bundestag. Endlich mal eine fantastische Idee, ne? Asyl für Snowden in Deutschland. Aber hast du nicht auch das Gefühl, das wäre einfach zu schön, um wahr zu sein? Das wird nie passieren. Die werden sich niemals dem Herrn in die Hand beißen. Dazu sind die zu gezähmt und zu angepasst. Der Einzige, der wirklich ein bisschen aufmuckt, und das wundert mich auch, ist Westerwelle. Der hat absolut keine Lust, Waffen an die syrischen islamistischen Terroristen zu liefern, wie das die USA von ihm fordern und die Türkei und Saudi-Arabien natürlich und Katar. Die wollen natürlich mit allen Mitteln die Regierung von dem syrischen Präsidenten Assad stürzen, um selber einen Weg frei zu haben zum Mittelmeer und dann ihre Gasleitung legen zu können. Diese Leute versuchen natürlich alles mit jedem Terror, und das ist schon bemerkenswert, dass dieser Westerwelle da einfach steif bleibt. Welche Konsequenzen hat das alles? Wir leben ab jetzt also in einer total überwachten Welt. Die Intimsphäre ist weg, die ist kaputt. Und ich glaube, das ist den Menschen noch gar nicht so richtig eingesunken ins Bewusstsein, ins innere Bewusstsein, was das eigentlich bedeutet, dass wirklich jeder Schritt eines jeden Menschen bekannt ist, gespeichert wird und von einer Big Data Algorithmusmaschine analysiert wird. Und das ist eigentlich eine Entwürdigung. Man wird praktisch nochmal verdinglicht vom System als ein Material, als Datenuntertanenmaterial deklassiert und wird vielleicht damit leben müssen, dass irgendwann der Algorithmus sagt, du bist verdächtig. Es ist nicht so, meine Damen und Herren, und das hört man immer wieder, dass die Leute sagen, ja, aber wir haben doch nichts zu verbergen, wir sind doch harmlose, brave Bürger. Dieses Argument kommt immer wieder und man kann es nicht genug wiederholen, darum geht es überhaupt nicht. Ob du was gemacht hast oder nicht, entscheidet der Algorithmus und nicht du. Wir hatten das letzte Woche auch so witzig versucht zu erklären, ja, der sagt nichts gegen die Regierung, auch das ist verdächtig. Vielleicht gibt es einen Algorithmus, der sagt, ein Kriterium für Terrorverdacht ist oder für überhaupt Systemgegnerverdacht ist, wenn man nie was gegen die Regierung sagt. Das ist auch verdächtig. Also, wie viel soll man aber gegen die Regierung sagen? 5%? 7%? Und so weiter. Meine Damen und Herren, mit diesem kleinen Hinweis wollen wir eigentlich nur zeigen, wie absurd dieses Irrenhaus paranoia Geheimdienste eigentlich ist, wenn diese Maschine einmal die Weltherrschaft erlangt hat und sie ist dabei und steht kurz davor, dann ist niemand mehr sicher. Also solchen Leuten wie Assange oder Snowden muss man wirklich dankbar sein. Ja. Und hoffen wir, dass da noch viele dazukommen in nächster Zeit. Also jetzt den Snowden wollen sie also unbedingt greifen, wie auch immer, die USA. Und im Moment sitzt er ja noch, glaube ich, in Moskau auf dem Flughafen fest, weil er noch nicht Asyl bekommen hat von keinem Land. Bei über 20 Ländern hat er einen Antrag gestellt und viele, dann Spanien darunter, sagen dann, also wir können diesen Antrag leider nicht bearbeiten, weil dieser Antrag von spanischem Gebiet aus gestellt werden muss und so Zeug, ja. Und jetzt, also wenn es wirklich noch nicht, wem es noch nicht klar ist, diese neue Variante, oder vielleicht ist es auch gar nicht so neu, diese Variante des US-Imperialismus, ja, diese Geschichte da jetzt, wo dann die CIA das Gerücht gestreut hat, dass möglicherweise Snowden an Bord ist der Maschine, die Evo Morales von Moskau zurückfliegen sollte nach Bolivien, und dann haben also in völliger Unterwerfung alle europäischen Länder der Maschine verboten, ihren Luftraum zu überfliegen, auf ein pures Gerücht hin, das von der CIA lanciert wurde, Frankreich, Italien, Portugal, mit der Folge, dass dann das Flugzeug mit Morales drin 13 Stunden in Wien festgesessen hat, ja. Und das ist natürlich völliger Quatsch, ja, dass die CIA vermutet hatte, die wussten, dass der da nicht drin sitzt, ja. Aber das war eine ganz bewusste Aktion. Die sollte funktionieren als Drohung, ne, gegenüber so Ländern wie Ecuador, Bolivien, Venezuela. Traut euch bloß nicht, diesem Snowden Asyl zu gewähren, sonst blüht euch was. Ne? Also das war die einzige Absicht, die dahinter steckte. Mehr als 12 Stunden lang saß der bolivianische Präsident Evo Morales auf dem Flughafen in Wien fest. Am Mittwochmittag konnte er seine Reise in die Heimat fortsetzen. Der Hintergrund? Ein Gerücht, wonach seine Maschine, die auf dem Weg von Moskau nach Bolivien war, auch den amerikanischen NSA-Whistleblower Edward Snowden mit an Bord habe. Diese Vermutung soll es gewesen sein, die den Flieger zur Zwischenlandung in Wien gezwungen hatte. Die Maschine des Präsidenten musste in der Nacht zum Mittwoch in Österreich landen, nachdem offenbar mehrere europäische Staaten dem Flugzeug die Überflugrechte verweigert hatten. Ja, wir sehen hier die Bilder. Bolivianische Verteidigungsminister, du hast auch gerade schon alles geschildert. Man sieht hier Evo Morales am Flughafen. Er twittert da gerade. Wir bestätigen mit 100% und 1000%, dass Mr. Snowden nicht in der Präsidentenmaschine ist. Genau durchsucht werden konnte das Flugzeug nach Angaben der Regierung in Wien mangels rechtlicher Grundlagen allerdings nicht. In Südamerika sorgte der Vorfall für Wut und Empörung. Natürlich. Die Reaktionen aus Bolivien selbst waren unmissverständlich. Man sieht jetzt den Präsidenten. Wir wollen unseren Bürgern und der Welt sagen, dass unser Präsident Evo Morales heute in Europa gekidnappt wurde. Er wurde vom Imperialismus gekidnappt und wird in Europa festgehalten. Snowden wird von den USA wegen Spionage per Haftbefehl gesucht. Gut, werfen wir noch einmal einen Blick auf die Fakten und auf die Tatsachen. Was ist da eigentlich passiert? Mittlerweile bewegen sich die Vorwürfe auf unterschiedlichen Ebenen. Die Vorwürfe gegen die NSA, den amerikanischen Auslandsgeheimdienst. Dazu gehört, dass Millionen Bürger natürlich weltweit überwacht und damit große Datenmengen angehäuft werden. In Deutschland allein sollen täglich rund 20 Millionen Telefonverbindungen und 10 Millionen Datensätze aus Internetverbindungen vom US-Geheimdienst NSA erfasst werden. Es geht aber nicht um die Inhalte der Kommunikation, sondern um sogenannte Metadaten. Also etwa die Frage, welche Verbindungen von welchem Anschluss zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgebaut wurden. Daneben greift, laut den Berichten über die von Whistleblower Edward Snowden geleakten Dokumente, die NSA auf die Daten großer Internetkonzerne wie Facebook und Apple zu und schöpft so auch Inhalte ab. Längst bekannt, längst gewusst. Dies geschieht mit Hilfe eines Programms namens PRISM, das die NSA seit 2007 aufgebaut haben soll. Die in die Öffentlichkeit gelangten Dokumente stammen vom April 2013 und deuten darauf hin, dass die Überwachung aktuell ist. Der britische Geheimdienst GCHQ soll mit seinem Programm Tempora sogar noch einen Schritt weitergehen. Er speichert, dem Guardian zufolge, nicht nur Metadaten, sondern auch Inhalte. Das können E-Mails, Textnachrichten oder Telefonate sein, die über das Glasfasernetz laufen. 200 von 1600 Glasfaserkabeln, die durch britisches Staatsgebiet laufen, sollen die GCHQ dafür anzapfen in Zusammenarbeit mit der NSA. Dazu kommt ein gezieltes Ausspionieren Einzelner. So soll die NSA laut Berichten des Spiegel Wanzen unter anderem in der EU-Vertretung in Washington installiert haben. Übrigens hier im Studio hatten wir auch einmal Wanzen, allerdings waren das Bettwanzen. Kleine Zwischenbemerkung. Darüber hinaus soll der Geheimdienst das interne Computernetzwerk angezapft haben, um Zugriffe auf Mails und Dokumente zu erhalten. Das Magazin beruft sich dabei auf ein NSA-Dokument vom September 2010. Wie es seitdem weiterging, ist bisher unklar. Die Frage ist aber, was ist hier mit unseren? Wird bei uns weniger überwacht? Die anlasslose Überwachung der Bevölkerung ist keine Spezialität amerikanischer und britischer Geheimdienste. Das muss auch betont werden. Auch der deutsche Bundesnachrichtendienst BND führt schon seit mindestens 1968 eine strategische Fernmeldekontrolle durch. Anfangs ging es dabei natürlich um den Schutz vor Angriffen des Ostblocks, seit 1994 auch um Terrorismus und illegale Rüstungsexporte, ausgerechnet die. Seit 2010 sogar um die Schleusung von Ausländern. Überwacht wird der internationale Telefonverkehr seit 2001, auch die E-Mail-Kommunikation wird überwacht. Dabei filtert der BND, ob verdächtige Worte benutzt werden und ob verdächtige ausländische Anschlüsse beteiligt sind. Verdächtige Worte werden wir gleich mal hier versuchen, eine Liste aufzustellen, welches Wort verdächtig ist. Derzeit darf der BND maximal 20% der internationalen Kommunikation scannen. Aus Kapazitätsgründen schafft er aber nur 3-5%. Im Jahr 2011 ergaben sich so 290 nachrichtendienstlich relevante Hinweise. Konkrete Erfolge sind unbekannt. Der BND hätte gerne 100 Millionen Euro für bessere Technik. Im Rahmen der sogenannten Vorratsdatenspeicherung sind EU-weit alle Telefon- und Internetunternehmen verpflichtet, Achtung, die Verkehrsdaten ihrer Kunden, wer telefoniert, mit wem, simst, mailt, wann und wo, mit wem und wie lange. Wer surft, mit welcher IP-Adresse, wie lange im Internet, mindestens 6 Monate lang zu speichern. Im Englischen nennt man diese Verkehrsdaten Metadaten. Die Polizei darf nur im Verdachtsfall auf diese Daten zurückgreifen. In Deutschland wurde die Vorratsdatenspeicherung Anfang 2010 vom Bundesverfassungsgericht gestoppt, das besseren Datenschutz forderte. Eine Wiedereinführung scheiterte seitdem an der, Achtung, FDP-Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Am 9. Juli, das wird also in ein paar Tagen sein, verhandelt der Europäische Gerichtshof über die Frage, ob die zugrunde liegende EU-Richtlinie gegen Grundrechte verstößt. Es wird also spannend, ob die auf alle Daten Zugriff haben können oder nicht und ob die das auch legal machen können, was sie bis jetzt eh im Geheimen machen, ob das legal sein wird. Das ist immer die Frage. Sie versuchen natürlich immer, diese schrecklichen Dinge wie Folter, Kriege führen, Menschen entführen, gezielte Tötungen ohne Gerichtsbeschluss, das soll im Nachhinein immer legitimiert werden und jetzt eben auch die Totalbespitzelung eines jeden Bürgers. Ja, wenn das die FDP, wenn der das jetzt unangenehm aufstößt, das ist ja wirklich überraschend, nachdem man die Politik der FDP in den letzten Jahrzehnten verfolgt hat. Aber das, ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass die Justizministerin da zufällig noch was gelesen hat über die Anfänge der FDP in den 50er Jahren. Und da dann mitgekriegt hat, dass die liberal damals noch anders verstanden haben. Nämlich in dem Sinne nicht Liberalität, totale Freiheit für den Unternehmer und die kleinen Unternehmer, sondern liberal im Sinne, dass die Rechte des Bürgers gegenüber dem Staat gewahrt werden müssen. Und das ist ja die eigentliche Tradition der Liberalen noch aus dem 19. Jahrhundert. Damals gab es noch was in dieser Richtung. Aber das ist ja in den letzten Jahrzehnten völlig in Vergessenheit geraten. Aber trotzdem gibt es da offenbar immer noch Spurenelemente davon innerhalb der FDP. Wir können ja hier auch ein bisschen in die Geschichte zurückgreifen. Es geht ja darum, dass die schwarzen Kabinette der Ton- und Taxis, dass die zur Zeit Metternichs natürlich Briefe abgefangen haben, versiegelte Briefe, die kamen dann in die sogenannten schwarzen Kabinette, da wurde das Siegel aufgebrochen, es wurde gelesen, kopiert und dann wurden die Siegel aus Wachs, aus dem jeweiligen Siegelwachs, täuschend echt wieder nachgemacht und die Depesche wurde weitergegeben. Und das war schon eine Tradition in Europa zu Zeiten, sagen wir mal, der Gegenrevolution, der Revolution gegen Napoleon und der monarchischen Gegenrevolution. Und diese Tradition hat sich natürlich immer gehalten. Es wurde immer gespitzelt, bespitzelt überwacht. Es wurden immer Briefe geöffnet. Wie viele Briefe waren bei mir im Briefkasten in Berlin, damals in Kreuzberg, wo ich wirklich gesehen habe, die waren aufgemacht und irgendwie schlampig wieder zugeklebt. Das sollte sogar gesehen werden. Man wollte wahrscheinlich sogar, dass die Leute das irgendwie merken und nach dem Motto, dann protestiert doch mal schön. Fliegen tief über die Stadt heute und halten wach. Über dem Herz von unserem Haus flattert stolz deine kleine Fahne. Im inneren Kreis unserer Arme kann dir nichts passieren. Schlaf. Das letzte Schaf ist längst über den Zaun und der Traum, der auf dich wartet, ist einer von den Guten. Seiner, wo die Monster dich nicht suchen. Und kommt da noch eins vorbei, dann schreien deiner Sprache. Und keiner kann dich fangen, wenn ich dich trage. Im inneren Kreis unserer Arme kann dir nichts passieren. Die Drachen fliegen tief über die Stadt heute Nacht und halten. Über dem Herz in unserem Haus flattert stolz deine kleine Fahne. Im inneren Kreis unserer Arme kann dir nichts passieren. Die Drachen fliegen tief über die Stadt heute Nacht und halten Wacht. Über dem Herz in unserem Haus flattert stolz deine kleine Fahne. Im inneren Kreis unserer Arme. Deine Fahne, inneren Kreis unserer Arme. Im inneren Kreis unserer Arme. Im inneren Kreis unserer Arme. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Samstag, 6. Juli 2013, die vermischten Katastrophen und Meldungen vom heutigen Samstag im Niemandsland. Da ist erstmal eine Meldung, die alle verblüffen könnte, die Merkel nicht leiden können. Merkel baut ihren Vorsprung aus, heißt es da. Nach einer Umfrage, die im Spiegel veröffentlicht wurde, hat Merkel gegenüber ihren Mitkonkurrenten einen weiteren Vorsprung. Das Drohnendesaster hat Verteidigungsminister Thomas de Maizière von der CDU offenkundig geschadet. Bundeskanzlerin Angela Merkel kann indes ihren Abstand zu SPD-Politikern und zur SPD-Politikerin Hannelore Kraft ausbauen. Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin liegt allerdings im Ansehen der Wähler immer noch weit vor ihren männlichen Parteifreunden. Ist natürlich auch interessant, dass die den Steinbrück, diesen dicken, brummigen Manager Steinbrück, überflügelt. Vielleicht das Ranking mal kurz geschildert, das Ranking der Köpfe und der Gesichter, die eine bestimmte Politik repräsentieren. Beliebtester Mensch, Werner ist dein Freund, Joachim Gauck, der hat 77 Nennungen, 77% für Gauck. Danach kommt Angie mit 72% und dann schon Hannelore Kraft mit 61%. Das heißt, auf den ersten drei Plätzen zwei Frauen und ein Gauk. Gauk ist weder Mann noch Frau, Gauk ist einfach ein Gauk. Er ist das Gauk, so wollen wir ihn nennen. Dann kommt ein Rollstuhlfahrer, ein Rollstuhlmann mit dem Film Intocable oder Mein ziemlich bester Freund, hat der auch wahrscheinlich sehr viele Punkte gemacht. Das ist der Geldmensch Schäuble. Ein Mensch aus Geld, würde Fanny van Dannen sagen. Dann kommt schon ein Blondinenwunder, das ist Frau von der Leyen. Die ist auf Platz 5 im Ranking, sagen wir das mal amerikanisch, 57%. Dann erst kommt der dicke Mann mit dem dicken Bauch, das ist Frank Steinmeier. Frank-Walter Steinmeier. Dann kommt Per Steinbrück. Das ist natürlich nicht gut. 48% hat dieser Mensch. Und das ist wenig für einen Kanzlerkandidaten. Im Gegenteil, das ist, würde man sagen, Urnengift. Wenn er ein Produkt wäre, wäre er Kassengift, aber er ist Politiker, er ist Urnengift. Ja? Also ich habe insofern meine Seele gerettet, als viele von den Namen, die du gerade zitiert hast, die kenne ich überhaupt nicht. Merkel kommt besser, also bekannt vor, aber die ist ja gut möglich, dass deren Beliebtheit jetzt noch mehr ansteigt und die schreckt ja wirklich vor nichts mehr zurück. Ne? Jetzt hat sie vor zwei Tagen sich versteigert, da rein versteigert zu sagen, die Reichen könnten sehr nützlich sein. Könnten heißt implizit, die sind nicht so nützlich. Also hat angefangen, die Reichen ganz leicht zu kritisieren, hat gesagt, die haben, dass sie so ein geringes Verantwortungsgefühl haben, das ist bedauernswert, ja. Und sie hat sich allerdings auf die Reichen in Südeuropa bezogen und nicht in Deutschland. Auf die hiesigen. Ja. Themenwechsel. Es geht um einen erneuten Eierskandal. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg verdächtigt Kontrolleure des Instituts für Marktökologie, IMO, der Beihilfe zum Betrug mit falsch deklarierten Bio-Eiern. Ermittler haben die Zentrale des Marktführers unter den Geflügelkontrolleuren in Konstanz sowie Büros und Wohnhäuser von Prüfern in 4 Bundesländern durchsucht und Unterlagen beschlagnahmt. Seit 2 Jahren schon ermitteln niedersächsische Fahnder gegen mehr als 200 konventionelle und ökologische Legehennenbetriebe. Sie sollen in ihren Ställen systematisch mehr Tiere gehalten haben als erlaubt. Thema Burschenschaften. Wir wissen, die Burschenschaften entstanden im 19. Jahrhundert als Ausdruck eines neuen deutschen Nationalbewusstseins. Die Bundesregierung hält den weit nach rechts gerückten Dachverband der deutschen Burschenschaft DB nach wie vor nicht für verfassungsfeindlich. Forderungen von Studentenverbindungen, eine Art Arier-Nachweis einzuführen und alle Parteien, also auch die NPD, gleich zu behandeln, seien zwar Indizien für verfassungsfeindliche Bestrebungen. Zum jetzigen Zeitpunkt legen jedoch keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine antidemokratische Gesinnung des Dachverbands vor, heißt es in einem Schreiben des Innenministeriums an die Linksfraktion im Bundestag. Die deutsche Burschenschaft, die nach eigenen Angaben 10.000 Mitglieder vertritt, driftet seit Jahren nach rechts außen. Wegen unverhohlen völkischer und rassistischer Tendenzen haben seit dem außerordentlichen Burschentag 2012 etliche Verbindungen in den Dachverband verlassen. Thema Afghanistan-Krieg, Thema Rückzug. Ein deutscher Rückzug. Nicht so chaotisch wie in Stalingrad. Da ging es nämlich gar nicht zurück. Oder an der Ostfront. Aber es bleibt ein Rückzug. Beim Abzug aus Kunduz im von NATO-Truppen besetzten Afghanistan steht die Bundeswehr vor schwierigen Fragen. Die Frage ist, was darf zurückgelassen werden und was muss in die Luft gejagt werden? Na klar, die lassen da natürlich nicht ihre teuren Maschinen zurück. Die werden dann nachher von johlenden Talibanenhorden gefahren und solche Bilder möchte man natürlich nicht sehen, dass ein Talibanenführer mit einem deutschen Panzer da durch die Gegend fährt. Also wird da einiges, was man nicht mitnehmen kann, in die Luft gesprengt. Billiger wäre es, Geräte zurückzulassen, die man nicht mehr braucht. Aber das geht meist nicht, schreibt der Spiegel zu diesem Thema. Aus ökologischen Gründen heißt es hier nicht und wegen der Taliban schon gar nicht. Kaum auszudenken, wenn, wie gesagt, im Fernsehen gezeigt würde, wie die Islamisten nach einem deutschen Rückzug auf Geländewagen vom Typ Wolf in Kunduz eindringen würden. Also verwendet die Bundeswehr Logistik einige Gründlichkeit darauf, ihr altes militärisches Gerät zu entsorgen. Autobleche werden in höchstens 80 x 80 cm große Einzelteile gesägt, bevor sie an lokale Schrotthändler verkauft werden. Das haben die Sicherheitsexperten vorgesehen. Auf verschiedenen Routen wird der Abzug organisiert. Es gibt einen Abzug per Schiff, per Flugzeug und per LKW und Schiene. Die Routen aus Afghanistan führen zum Teil per Flugzeug direkt in die Türkei und von da wird direkt nach Deutschland geflogen. Dann gibt es die Route, die Nebenroute auf der Straße über Usbekistan. Die braucht mindestens 35 Tage, um schweres Kriegsgerät herauszuschaffen. Und dann auch über Kirgisien, da gibt es eine Nebenroute und da geht es weiter über Kasachstan. Dann gibt es eine Route mit dem Schiff über Trabzon in der Türkei. Dann wird praktisch über den Bosporus übergesetzt, durchs Mittelmeer gefahren mit dem Schiff. Und dann irgendwann sind die Klamotten in Hamburg. Und wir bezahlen das alles. Was hat's gebracht in Afghanistan? Geht's den Menschen besser? Nein, objektiv, das ist bekannt. Geht's den Frauen besser? Man hat ja versprochen, die Frauen zu schützen. Nein, objektiv nicht. Das islamistische Scharia-Gesetz ist eingeführt. Den Frauen geht's nicht besser. Was ist in Afghanistan überhaupt passiert? Die letzten 12 Jahre der Besetzung. Dadurch, dass niemand Rechenschaft ablegen muss von den Militärs, von den Politikern, die den Einmarsch befohlen haben, können wir nur hoffen, dass wir beim nächsten Mal den nächsten Krieg vielleicht verhindern können. Weitere Meldungen hier im Niemandsland. Kommen wir noch einmal zum Thema Angriff aus Amerika. Dieses Thema beherrscht natürlich alle Kommentare und alle großen Tageszeitungen und alle großen Medien und Presseorgane. Es geht wirklich um etwas, was die Menschheit immer noch verblüfft und man hat sich immer noch nicht erholt. Man muss immer noch sagen, Moment, Moment, was ist das eigentlich? Geheimdokument zeigen, wie umfassend die USA in Deutschland und Europa spionieren. Jeden Monat überwacht die NSA dabei eine 500 Milliarden Kommunikationsvorgänge. EU-Gebäude werden verwanzt. Die Affäre bedroht mittlerweile auch die diplomatischen Beziehungen zwischen USA und der Europäischen Union. Snowdens NSA-Dokumente, so schreibt der Spiegel hierzu, umfassen weit mehr als nur ein oder zwei Skandale. Sie sind eine Art elektronischer Schnappschuss der Arbeit des mächtigsten Geheimdienstes der Welt aus rund 10 Jahren. Der Spiegel hat eine Reihe von Dokumenten aus diesem Archiv einsehen und auswerten können und veröffentlicht die Ergebnisse jetzt nach und nach in seinen jeweiligen Ausgaben. Wer das Thema also vertiefen will, da gibt es alles, was ja das Herz eigentlich nicht begehrt. Die ganze Familie. Eine Superstasi weltweit. Die Unterlagen belegen, welche zentrale Rolle Deutschland im weltumspannenden Überwachungsnetz der NSA spielt und wie die Deutschen selbst zum Ziel der Angriffe aus Amerika werden. Jeden Monat speichert der US-Geheimdienst die Daten von rund 500 Milliarden Kommunikationsverbindungen aus Deutschland. Vor der Spionagewut des großen Bruders USA ist niemand sicher, jedenfalls fast niemand. Nur eine handverlesene Gruppe von Staaten ist davon ausgenommen, die die NSA als enge Freunde definiert. Das sind die Partner zweiter Klasse, die Second Party, wie es in einem internen Papier heißt. Das sind natürlich die angelsächsischen Vettern, Großbritannien, Australien, Kanada und Neuseeland. Diese Länder seien für die USA weder Ziele, noch verlangt sie, dass diese Partner irgendwas tun, was auch für die NSA illegal wäre, heißt es in einem streng geheim eingestuften Dokument. Streng geheim, Jetzt können wir wirklich dankbar sein und wissen, dieses streng geheim ist nicht so streng geheim. Wir wissen es nämlich. Es ist veröffentlicht worden, dank so mutiger Leute wie Snowden und Assange. Für alle anderen, nach auch jene Gruppe von rund 30 Ländern, die als Partner dritter Klasse, das ist die Third Party, zählen, gilt dieser Schutz nicht. Wir können die Signale der meisten ausländischen Partner dritter Klasse angreifen und tun dies auch, brüstet sich die NSA in einem internen Papier, in einer internen Präsentation. Zu diesen Ländern, die im Fokus der Überwachung stehen, zählt laut der Auflistung auch Deutschland. Damit bestätigen die Unterlagen, was im Berliner Regierungsviertel seit langem vermutet wird, dass die US-Geheimdienste mit Billigung des Weißen Hauses gezielt auch die Bundesregierung ausforschen, wohl bis hinauf zur Kanzlerin. Der Freistaat Bayern. Also was Angie frühstückt, was sie so für Witze macht, wann sie mal pupst, wenn sie alleine ist in ihrem Büro, das geht alles in die Mikros der Lausch und Horsch Superstasi mit amerikanischem Akzent, wird dann aufgezeichnet und dann haben sie es für alle Ewigkeit gespeichert und können das irgendwann gegen die Kanzlerin benutzen. Wenn die Kanzlerin mal nicht für sich stimmen will oder Westerwelle in einer wichtigen Entscheidung zum Angriffskrieg gegen ein anderes Land, dann sagen sie, entweder du stimmst für uns oder wir lassen dein Video über irgendeinen Schmuddelsender ins Internet stellen und da können die Leute dann sehen, wie du gerade auf einem Herrenklo irgendwo in Manila deine Triebe auslebst. Sowas gibt's natürlich. Ja, damit erpressen die. Das ist Münze. Was ich gerade erzählt habe, meine Damen und Herren, Sie denken wahrscheinlich, das wäre hoho, die im Niemandsland, was die da wieder erzählen. Nein, meine Damen und Herren, das ist tägliche Münze im politischen Geschäft der Erpressung, der, sagen wir mal, der Überzeugungsarbeit, die da geleistet wird, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Zu dem Angriff von Amerika oder Angriffskrieg gegen andere Länder, historisch denkt man dann natürlich an Soldaten und Militär und Invasion und so. Und das findet ja weiterhin auch statt, ne? Wie wir gesehen haben, Afghanistan oder Syrien jetzt oder eben auch in Ägypten. Ja, da erhebt sich genauso die Frage. Ne? Wenn irgendwo ein Militärputsch ist, das Erste, was man denken sollte, muss, ist, stecken die USA dahinter, ja? Und in Ägypten halte ich das für sehr, sehr wahrscheinlich, ja? Was ist passiert? Die Militärs haben ihre Drohung wahrgemacht, vor zwei Tagen haben sie die Panzer auf die Straße geholt, Fernsehsender geschlossen, Verfassung außer Kraft gesetzt, der gewählte Präsident Mursi ist verhaftet, ne? Und schon verdächtig ist, wie jetzt unsere demokratischen westlichen Regierungen und allen voran wieder die USA dieses Geschehen kommentieren. Ja? Also das Wort Staatsstreich oder Putsch wird nicht benutzt, ja? Sondern man spricht von einer neuen Situation in Ägypten, ne? Ein verstärkter Protagonismus des Militärs oder ein Eingriff der Militärs in das politische Leben. Solche Formeln werden da benutzt und natürlich dazu die Hoffnung, dass bald möglichst wieder es eine zivile Regierung gibt. Aber was halt im Grunde passiert ist, das, was immer passiert mit Pinochet, haben sie ja das dann ausdrücklich gesagt, ne? Natürlich ist es ein Hurensohn und ich höre Buddha, aber es ist wenigstens unsere. Ja? Und genauso sehe ich das jetzt auch in Ägypten. Ne? Also die USA, die zahlen jedes Jahr in Ägypten 1,5 Milliarden Militärhilfe an dort, ne? Schon seit jeher. Ne? Und die Rechtfertigung, die jetzt natürlich kundgetan wird, ist, ja, es gab ja massenhafte Demonstrationen gegen das Mursi-Regime. Da wird das Wort Regime dann benutzt, ne, obwohl das die ja vor einem Jahr demokratisch gewählt wurden. Ne. Und dieses Regime ist immer mehr abgedriftet von Gemäßigten hin zu einem radikalen Islamismus. Das stimmt ja natürlich irgendwo alles auch. Ne? Eine zunehmende Polarisierung der Gesellschaft in Ägypten. Und letztlich waren sie gezwungen zu intervenieren, um ein Blutbad zu vermeiden. Ja? Schön, so hört sich das natürlich besser an. Und es ist aber genauso gut möglich oder noch wahrscheinlicher, dass eben durch diesen Staatsstreich jetzt genau dieses Blutbad noch sehr viel wahrscheinlicher wird. Also für gestern hatten die Hermanos Musulmanis, diese Muslimbrüderschaft, einen Freitag des Zorns ausgerufen. Und dann gab es natürlich ersten Zusammenprall zwischen Militär und Polizei auf der einen und den Muslim-Anhängern auf der anderen Seite. Ja. 30 Tote, nur an einem Tag. Mhm. Und so sieht's eben aus. Und die Militärs, das sind einfach nicht die Guten, die da jetzt die bösen Islamisten im Zaum halten. Ne? Man muss sich diese Militärs vorstellen als eine authentische Mafia, die in Ägypten seit mehr als 60 Jahren an der Macht sind. Ne? Und natürlich auch an der Macht waren im Laufe des letzten Jahres, wo schon der Mursi regiert hat. Ne? Totaler Filz. Überall haben die sich eingenistet und haben alles unter Kontrolle. Also einmal diese Hilfe aus USA, 1,5 Milliarden jedes Jahr, dann das ganze Tourismusgeschäft, das Geld, was die ägyptischen Emigranten aus dem Ausland nach Ägypten überweisen, die Einnahmen aus dem Suezkanal für die Schiffe, die da durchfahren, alles das haben die Militärs seit jeher unter Kontrolle. Ne? Und dann haben sie natürlich noch normale Privilegien neben ihrem Gehalt, Familie, Wohnung, eigene Supermärkte, eigene Clubs, Stipendien und vor allem eben Posten im Staatsapparat oder in staatlichen Betrieben, kriegen die dann Posten, wenn sie ausscheiden aus dem Militär, ja, dann sitzen sie da immer noch an den Fettnäpfen, ne? Und alles das war eben, diese Privilegien war in Gefahr, schon vor 2 Jahren, wo dann der Sohn von Mubarak diese Privilegien abbauen wollte, ne? Und dann die Konsequenz war, dass Mubarak gestürzt wurde, und jetzt wieder haben sie eben Gefahr gesehen für ihre Privilegien mit dieser Mursi-Regierung. Ja? Also alles das steckt dahinter, und USA und Israel natürlich unterstützen das hundertprozentig. Ja, die sagen sich, ein Militärregime, das funktioniert, können wir besser kontrollieren als eine fanatische Muslimbrüderschaft. Wer weiß, mit wem die dann im Laufe der Zeit auch noch ihre Bündnisse eingehen. Wahrscheinlich mit Hamas und mit irgendwelchen Iranern. Und wer weiß, was da alles passieren kann. Also greifen wir wieder auf die beliebte Methode zurück, Militärputsch. Kairo am Morgen. Zehntausende Moslembrüder haben sich auf ihrem Versammlungsplatz in der Nähe einer bekannten Moschee versammelt. Zunächst sollte es ein Tag des Zorns werden, doch die Führer der Bewegung hatten zunächst Zurückhaltung verordnet. Dieser Freitag offiziell nur noch ein Tag der Ablehnung. Die Stimmung bei den religiösen Aktivisten, eine Mischung aus Frustration und Aggression. Wir Ägypter haben uns dem Resultat der Wahlurne unterworfen, sagt dieser Moslembruder. Wer die meisten Stimmen bekommen hat, der war und der ist unser Präsident. Das ist Demokratie. Dann das Freitagsgebet. Moslembrüder, die ihrem Schicksal nachtrauern und leiden unter der in ihren Augen ungerechten und unendlich bitteren Niederlage. Gut, ich habe hier mal kurz eingeblendet, ein paar Videos stehen uns hier zur Verfügung von der ARD. Man sieht wirklich, die Leute sind wirklich zornig, und sie haben ja recht. Das Schlimme ist, so sehr sie auch abgelehnte, von unserem tollen Westen abgelehnte Muslimbrüder sein mögen und sind, so sehr muss man einfach nur sagen, sie haben recht, sie sind demokratisch gewählt worden, man kann sie nicht wegputschen. Wenn man diese Leute wegputscht, das hat man in Algerien gesehen, kann man mit einem Bürgerkrieg von ungefähr 15 Jahren rechnen. Noch ein paar akustische Eindrücke. Brüder zeigt sich unnachgiebig und stachelt die Anhänger auf. Vielleicht eine Reaktion auf den ersten Schuss. Man werde so lange auf den Plätzen Ägyptens ausharren, so die religiöse Leitfigur der Moslembrüder, bis Morsi als Präsident wieder eingesetzt sei. Das zeigt Wirkung bei den Anhängern. Wir haben kein Problem, auch wenn es zur Auseinandersetzung kommt. Wir sind bereit zu sterben. Die derart aufgebrachten Islamisten marschieren in die Innenstadt. Einige tausend davon zum ägyptischen Staatsrat. Ja, man sieht, die sind bewaffnet. Die tragen Knüppel und selbstgebastelte kleine Raketen und was auch alles. Und es sieht wirklich nach Bürgerkrieg aus. Hier ging es dann ab, Randale. Tag der Ablehnung, doch wieder ein Tag des Zorns. Verletzte werden abtransportiert, Autos brennen. Zwischen den beiden politischen Lagern in Ägypten herrscht blanker Hass. Da sah man die Straßenschlachten. Das war gestern Abend in Ägypten und wir haben hier die Bilder gesehen. Ja. Ja, ich meine, wie du sagst, das ist eben genau die große Gefahr, dass es jetzt sich so entwickelt wie vor 20 Jahren ungefähr in Algerien, ne? Mit dem Unterschied, dass in Ägypten jetzt die islamische Regierung, diese islamistische Regierung schon ein Jahr an der Macht war und damals in Algerien haben sie eben geputscht, die Militärs, schon nach dem ersten Wahlgang bei der Wahl, also da kam es gar nicht so weit, aber die Konsequenzen damals in Algerien waren eben die, anschließend gab es dann, haben die sich natürlich radikalisiert, ne, wie jetzt auch in Ägypten es so geworden ist, daraus ist dann aus diesen wütenden Moslembrüdern, die hießen damals anders in Algerien, ist dann entstanden die FIS, die Frente Islamica de Salvación, also die Guerilla, und 10 Jahre Bürgerkrieg mit 200.000 Toten. Und eine andere Konsequenz, die auch darauf zurückzuführen ist, ist eben die Existenz von Al-Qaida Maghreb, ne, die dort sich dann jetzt breit gemacht haben und nicht nur in Algerien, sondern eben in allen Ländern, sogar in afrikanischen Ländern. Ne. Also auch das kann wieder passieren jetzt in Ägypten. Noch die konzentrierten Nachrichten in 100 Sekunden. Mal gucken, ob da was gesagt wird, was wir noch kommentieren werden. Und dann vielleicht noch ein Blick auf die Presse. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Gewaltsame Zusammenstöße in Ägypten. Besonders dramatisch war die Lage in der Nacht in der Hafenstadt Alexandria. Dort kamen bei Straßenkämpfen zwischen Anhängern und Gegnern des gestürzten Präsidenten Mursi 12 Menschen ums Leben. Landesweit wurden mindestens 26 Tote gemeldet. Offenbar weiter schwere Angriffe von Regierungstruppen auf Homs. Nach UN-Angaben sitzen in der syrischen Stadt bis zu 4.000 Zivilisten fest. Im UN-Sicherheitsrat ist in der Nacht erneut eine Erklärung gescheitert, die zur Hilfe für die Menschen in der umkämpften Stadt aufruft. Asylangebot für Snowden. Nicaraguas Präsident Ortega sagte, wenn die Zustände es zuließen, nehme man den ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter gerne auf. In Venezuela bot Präsident Maduro Snowden bei einer Militärparade Asyl aus humanitären Gründen an. Der 30-Jährige wird von den USA per Haftbefehl wegen Spionage gesucht. Hohe Warnstufe für Vulkan Popocatépetl in Mexiko. Über dem Berg steht eine 1,5 Kilometer hohe Rauch- und Aschewolke. Rund um den Vulkan wurde eine 12 Kilometer Sicherheitszone eingerichtet. Der Popocatépetl ist seit Mai wieder verstärkt aktiv. Sabine Lisicki kämpft in Wimbledon um ihren ersten Grand-Slam-Titel. Am Nachmittag trifft die 23-jährige Berlinerin im Finale des Londoner Traditionsturniers auf Marion Bartoli aus Frankreich. Sollte Lisicki gewinnen, wäre das der erste Wimbledon-Titel einer Deutschen seit dem Sieg von Steffi Graf 1996. Das Wetter mal schön. Das Wetter. Viel Sonne über dem Erzgebirge und im Südosten größere Quellwolken und vereinzelt Schauer. In Südostbayern auch Gewitter. Höchstwerte zwischen 19 und 29 Grad. Ja, sollte die Frau Lisicki gewinnen, dann gäbe es wieder eine neue Ich-hab-Steffi-Lieb-Welle in Deutschland und dann werden wieder viele Mädchen in die Tennisclubs eintreten und versuchen, ihr nachzueifern. Vielleicht ein Blick auf die Internetseite der TAZ. Da haben wir Tote bei Morsi, Demo in Kairo, Proteste in Ägypten, das ist das Top-Thema. Dann Beate Zschäpe vor Gericht, die Versteinerte. Der NSU-Prozess ist in Gang gekommen, aber die Hauptangeklagte Beate Zschäpe bleibt undurchschaubar, auch weil sie beharrlich schweigt. Die Nazi-Braut sagt also nichts, die sagt kein Wort. Das hat ihr wahrscheinlich ihr Anwalt geraten, um ihren Kopf zu retten. Doppelkopfrunde nicht dabei, Parteien zur Bundestagswahl. Der Bundeswahlausschuss hat 28 Kleinparteien zugelassen. Die Satirepartei, die Partei, kommt dieses Mal ohne Probleme durch. Da gibt's also einiges zu lachen bei der nächsten Wahl. Dann gab es eine Homo-Taz-Freundschaft. Anna Grotscher sitzt in Polens Parlament. Sie ist weltweit die einzige transsexuelle Abgeordnete. Ein Gespräch, kann man nachlesen, über Freundschaft, Weltverbesserer und ihre Familie in der Homo-Taz nachzulesen. Als nächstes gibt es Steilvorlage für die Islamisten. Essay zur Lage in Ägypten in der Taz nachzulesen. Dann Big Brother, französischer Bruder, Big Brothers, französischer Bruder, Überwachung auch in Frankreich, auch die Franzosen überwachen. Ob sie die Daten dann an die Amis weitergeben, wissen wir nicht. Was wir auch nicht wissen, ist, ob die amerikanischen Geheimdienste die französischen und deutschen Geheimdienste überwachen und auch umgekehrt. Und auch innerhalb des Geheimdienstes, wer überwacht eigentlich die Überwacher? Das ist eine interessante Frage. Wir hatten vor ein paar Wochen hier die US-Serie Homeland vorgestellt. Eine CIA-Agentin hat den Auftrag, einen aus dem Irak befreiten Soldaten zu überwachen und zu versuchen, ob er da umgedreht wurde. Und diese Serie ist wirklich super interessant. Sie ist Paranoia pur. Sie zeigt wirklich, wie die amerikanische Politik vorgeht und wie diese Leute arbeiten. Das ist wirklich toll und interessant. Ich kann die Serie jedem empfehlen. Da kann man sich auch konkret einen Eindruck machen, wie das überhaupt konkret funktioniert. Wer überwacht die Überwacher? Ja. Eine sehr interessante Frage, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die sich selbst überwachen. Die haben so ähnlich wie die Banken so einen internen Ehren- oder Moral-Kodex, in den sie versuchen, sich zu halten. Wahrscheinlich ist das Problem so gelöst. Tja, gut. Ich sag's mit Käthe. Wir sollten eigentlich einmal mit allem, was Geheimdienst ist, weil wir wissen, wie gefährlich und überflüssig diese Leute sind, sollten wir einmal Tabula Rasa machen. Käthe, Tabula Rasa. Ich hoffe, es regnet bald, damit die Hitze uns nicht zu Kopf steigt. Ich will dir nicht fremd sein, ja, oder so weit fort nach all der schönen Zeit. Na, du rennst die Stufen hoch, und jetzt sei doch mal ehrlich, willst du mich denn überhaupt noch? Ja, vorhin, als wir noch wussten, um was es ging, da hätten wir doch schweigen können. Schweigen und heim jetzt zeigen. Oh, tu mir nicht weh. So eng und slow. Nach dem Sprung, du machst gern Tabula Rasa. Komm, weck mich auf und deck mich zu. Mach Krawall und komm zurück. Du machst gern Tabula Rasa. Ist es denn wirklich so kompliziert? Die Neugier entwischt, gehen wir, wenn's am schönsten ist. Und du willst mehrmals mir weise und gefährlich sein. Ja, und ein bisschen weiß ich, was du damit meinst. Eines Tages bin ich vielleicht nicht mehr auf der Flucht vor dem Menschen, der aus meinen Augen guckt. Ja, vorhin. Schweigen können, schweigen und heim jetzt zeigen. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona, Niemandsland. Es ist 25 vor 12. Es ist Samstag, der 6. Juli 2013. Tabula rasa machen mit dem Überwachungsstaat wäre natürlich auch wieder so eine fantastische Idee. Ne? Wir sind mehr oder weniger fertig mit dem Nachrichtenblock. Ich habe noch zwei kurze Nachrichten. Wie man so oft sagt, eine gute und eine schlechte. Aber was ist eine gute Nachricht? Die ist für die einen gut und für die anderen schlecht. Ne? Zum Beispiel gut für die katholische Kirche, aber schlecht für ihre Päderastenopfer. Ne? Das ist, wie man bei uns im Schwabenland sagt, der teuflische Eichernle. Gell? Soll heißen, der Teufel steckt im Detail. Und so ist es halt auch bei Gut und Böse auch. Ne? Überall steckt diese böse Dialektik drin. Jedenfalls da gibt's diese Meldung aus den USA. Im Zusammenhang mit der Entschädigung für die Päderastenopfer der katholischen Kirche und also allein in Milwaukee in der Erzdiözese gab es 575 Fälle, die bekannt geworden sind. Und weil die jetzt also Entschädigung kriegen sollen, sah die Kirche ihr Vermögen in Gefahr. Und was haben sie jetzt gemacht? Die hatten 57 Millionen Dollar in einem Fonds angelegt zur Pflege von Friedhöfen. Ja? Und dann haben sie jetzt, bevor der Prozess zu Ende war und das Richterurteil, der Richter sein Urteil gesprochen hat, das Übertragen dieses Vermögen an eine Treuhandgesellschaft, dann zählt es nicht mehr zum Kirchenvermögen und kann jetzt auch nicht mehr beschlagnahmt werden. Aber zu solchen Aktionen muss natürlich jeder Erzbischof dann immer eine Genehmigung einholen vom Vatikan. In weiser Voraussicht hat es Timothy Dolan schon, das ist der oberste Katholikenhäuptling da in den USA, Kardinal von New York, Vorsitzender der US-amerikanischen Bischofskonferenz, hat es also beantragt im Vatikan und siehe da, blitzschnell, innerhalb von 5 Wochen war die Genehmigung da. Ne? Und dann haben sie anschließend dann Bankrott angemeldet mit ihrem Restunternehmen. Also genauso handeln die wie jeder andere Unternehmer, der eben vorm Konkurs noch schnell das Vermögen beiseite schafft, wie unser Freund Gerardo Diaz Ferran, das war ja hier das letzte Beispiel. Also wenn sie wollen, geht's auch schnell, ne? Wenn es darum geht, ein neues Wunder herbeizuzaubern, um jemand heilig zu sprechen oder solche Geschichten, da sind sie ganz bleach und ganz fit. Und dann noch eine Nachricht, die letzte von meiner Seite, eine eindeutig gute Nachricht, und zwar aus Mallorca. Das Diario de Mallorca meldet, dass die Zentralregierung in Madrid eine Steuer abschaffen will. Ja, das kommt auch gut, ne? Und zwar ist es eine Steuer, die fällig wird, wenn du eine Yacht zulassen willst, anmelden willst, die eine Kiellänge von mehr als 15 Metern hat. Das ist doch eindeutig ein entscheidender Schritt zur Überwindung der Krise, nicht wahr? Toll, damit wird die Krise in den Griff genommen. Ich wollte noch ein paar Worte verlieren über den Liedermacher Wolfgang Müller. Naja, Sie werden sagen, mit dem Namen, ne? Also, wenn einer Wolfgang Müller heißt, dann muss er schon was ganz Besonderes leisten, um unter den zigtausenden Müllers, die es in Deutschland gibt, aufzufallen. Wolfgang Müller ist Liedermacher und Wahlhamburger und ist dieses mit seinem neuen Album Über die Unruhe eindrucksvoll gelungen. Schon das Cover beeindruckt durch seine nüchterne Schlichtheit und die F-Songs stehen dem Cover in nichts nach. Auf dem Cover sieht man übrigens eine alte Frau, so wie sie ist, nicht aufgehübscht und nicht, sagen wir mal, mit Photoshop irgendwie auf Hochglanz poliert. Oft genügt eine Akustikgitarre und diese Stimme, die bei Zeiten, an denen so schmerzlich vermissten Nils Kopbruch, den man von Fink und seiner Zusammenarbeit mit Giesberg zu Kniephausen als Kit Kopphausen kannte, erinnert, um eine Stimmung zu erzeugen, wie sie intimer kaum werden kann. Müller beherrscht diese Kunst nahezu perfekt. Ohne große Effekte, nur mit seinen großartigen Geschichten gesegnet, geht Wolfgang Müller tief zu Herzen, wie schon im Opener, auf die Füße, wo es im Refrain heißt, ich kann kein Wort mehr über Liebe verlieren, ohne laut zu lügen oder mich verlogen anzuhören. Damit gibt Wolfgang Müller die Richtung vor. Es ist kein seligmachender Pop, der von Sternenstaub singt. Es werden die Härten des Lebens und vor allen Dingen die der Liebe besungen. Aber man findet trotzdem in diesem Gefühlschaos immer noch ein tröstendes Wort von Dr. Müller. Ein Lied von Wolfgang Müller. Stand zwischen zwei Zigarettenzügen, meiner eigenen Bahnhofshalle und alle Gestalten um mich herum, verwischt und stumm, blieben ohne zu denken in meinen Augen hängen, setzten sich ungefragt auf meine Netzhaut und durchgeschaut, konnte ich nichts erkennen und selbst mich selbst nicht mehr beim Namen nennen. Wenn Sehnsucht nur die Sucht ist, sich zu sehen, nach dem, was man versäumt, was macht dann ein Traum, den gerade keiner träumt? Zurück oder allein gelassen, mit nichts von sich übrig, zum Anfassen oder Loslassen, aber seltsam gewiss, dass da mehr ist. Mehr als man sehen kann und mehr als man erzählen kann. Damit man daran nicht zerbricht, bleibt man ganz. Betrachte das Ganze etwas aus der Distanz. Im Glauben, man distanziert sich am Los. Und plötzlich sind die Dinge, ihre Seelen los, werden austauschbar. Wie Bilder einer digitalen Kamera, wie Meinungszeitungsbuchstaben, jeden Tag neu sortiert, bei denen egal wofür sie stehen, man nicht versteht, was passiert. Zuerst wird man schlauer, doch genauer hingesehen, ist jede Information für sich und unter die Lupe genommen. Nur gefrorene Zeit, die Beliebigkeit herausschreit, vor der man ohnehin schon viel zu viel hat. Doch man füttert sich weiter, obwohl man fast platzt. Man platzt fast vor so viel Leergewicht. Und ich weiß nicht, was ist das für ein Ding, das niemals satt ist? Ganz egal, was es verschlingt und egal, wie viel es frisst. Es macht nur fett von innen, traurig. Und die Stimme, der man eigentlich lauscht, rauscht wie das Meer in einer Muschel auf dem Ohr. Und weil man ständig etwas vermisst, kommt man nie auf die Idee, dass dies etwas ein etwas weniger ist. Etwas weniger ich macht möglicherweise etwas her, was dann automatisch etwas mehr von den anderen wäre. Etwas weniger ich macht immer mehr Licht. Alles, was mich an mir stört, ist das, was nicht zu mir gehört. Und manchmal bin ich mir so wenig vertraut, dass ich fürchte, ich bin aus diesen Dingen zusammengebaut. Ideen und Bildern, die meine nicht sind, meine Netzhaut besetzt halten und mich blind. Und wenn man nicht viel fühlt, kann man nicht viel machen. Fängt an, das, was noch da ist, rund um die Uhr zu bewachen. Fängt an, Tabletten zu schlucken, um einzuschlafen und zwei Wecker zu stellen, um aufzuwachen. Jetzt stummeln sich rum. Die Hände so voller Geschenke, dass die inneren Gelenke schmerzen. Doch im Herzen blind vergisst man, dass innere Geschenke nicht für den Besitzer sind. Und ich weiß, dass du denkst, dass mich das nicht betrifft, aber du kennst mich nicht. Ich schlage dir ein Rad für einen Ratschlag ins Gesicht, der mich von hier nach da bringt. wo ich vielleicht nichts mehr besitze, aber dafür ich selbst bin. Und wenn es diesen Ort gibt, bring mich hin oder gib mir bitte das Ticket. Und mit etwas Glück gebe ich dir irgendwann zurück, was immer es dich gekostet hat. Vielleicht nur ein Ratschlag. Manchmal glaube ich, alles wird gut und fülle mich auf wie ein Geschirrtuch, das immer wieder denkt, es wird nie wieder nass. Das jedes Mal bis zum nächsten Abwasch. Ich stand zwischen zwei Zigarettenzügen in meiner eigenen Bahnhofshalle und alle Gestalten um mich herum, verwischt und stumm, blieben ohne zu denken in meinen Augen hängen, setzten sich ungefragt auf meine Netzhaut und durchgeschaut, konnte ich nichts erkennen. Und selbst mich selbst nicht mehr beim Namen nennen. Wunderschön. Wolfgang Müller von seinem Album Unruhe. Über die Unruhe. Übrigens auch Wahlhamburger. Wolfgang Müller ist nach Hamburg gegangen und auch bekannt geworden durch diesen fantastischen Sender TV Noir. Den kann ich wirklich jedem empfehlen, dem die deutsche Sprache gefällt und der gerne Chansons, Lieder von Liedermachern in Deutsch hört. Und vielleicht auch sogar zum Lernen. Der kann da diese ganzen tollen Leute wie Käthe und Thomas Müller und Fink und Kniephausen, die finden sich da alle ein und singen da aus dem Heimathafen Neukölln live, alles in Schwarz-Weiß und dann im Internet nachzuhören. Wolfgang Müller über die Unruhe. Augen, ein kurzer Blick, die Braue, Pupillen, die Lieder. Gut, vielleicht ein neues Thema, ein sehr interessantes Thema. Es geht um Philosophie. Oh, da ist die Jazzkantine mir reingeknallt. Es geht um Philosophie, das Thema Philosophie. Ein Satz eines Philosophen, den möchte ich den Hörern nicht vorenthalten. Ein berühmter Mann hat einmal gesagt, ein Leben ohne Mobs ist möglich, aber sinnlos. Das war niemand geringerer als Herr Victor von Bülow alias Loriot. Ein ihm sehr würdiger Satz, den wir allen empfehlen können, die ja Hunde mögen oder die am Leben verzweifeln, die sollen sich einen Mops zulegen. Man sieht auch immer mehr Möpse, das sind so ganz komische Geschöpfe. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wenn man so durch die Straßen geht. Es gibt auch einen bestimmten Typ Mann, der sieht sehr gepflegt aus, hat meistens einen sehr gut gestutzten Bart und die haben ganz kleine Hunde an einer langen Leine und stolzieren damit durch die Straßen von Barcelona. Da gibt es auch diese Art Kunstmöpse, die in Men in Black zu sehen ist. Dieser Hund, der spricht, der immer seine beißenden Kommentare macht in dem Film Men in Black. Der ist auch Mode geworden, wahrscheinlich durch den Film, ich weiß es nicht. Das ist ja auch eine Mopsart, soweit ich weiß. Diese kleinen, gedrungenen Knautschgesichter, rund und mopsig. Gut, jedenfalls, das Zitat stammt aus dem Brockhaus Geschichtskalender vom Juli. Das habe ich diese Woche abgerissen. Ehe ich zur Arbeit ging, habe ich dieses Kalenderblatt abgerissen. Das stammte vom 4., vom Donnerstag, den 4. Juli. Ja, und das war also das Motto. Neben seinem Beruf hatte Victor von Bülow, der lebte übrigens von 1923 bis 2011, alias Loriot, eine weitere große Leidenschaft. Möpse, seine bevorzugte Hunderasse. Hunde spielten zu Beginn seiner Karriere eine bedeutende Rolle. So publizierte er Anfang der 1950er Jahre im Stern die Cartoon-Serie Auf den Hund gekommen und sorgte damit für einen Skandal. Denn Loriot vollzog darin den Rollentausch von Mensch und Hund. In einer Zeichnung schauen zwei Hunde aus dem Fenster, es regnet stark, auf dem Fußboden liegt ein zusammengerollter, schlafender Mensch, sagt der eine Hund zum anderen. Bei dem Wetter möchte man keinen Menschen vor die Tür jagen. Die Kritik vieler Leser war derart vernichtend, dass die Sternmacher sich um die Auflage sorgten. Schon nach 7 Folgen wurde die Serie eingestellt und Stern-Herausgeber Henry Nannen tobte. Ich will den Kerl nie wieder im Stern sehen.

Und ab 11.30 Uhr werden dann die Stände aufgebaut. Um 12 Uhr gibt es eine Werkstatt, wo man Fahrräder reparieren kann oder sich zeigen lassen kann, wie man die repariert. Um 13 Uhr ein kleines Theaterstück, Senza Anestesia heißt das. Und um 14 Uhr ist dann auch für das leibliche Wohl gesorgt, Volksküche. Da gibt's also vegetarisches Essen für, man höre und staune, nur 3 Euro. Dann Micro Uvert de Poesia um 15 Uhr und so weiter. Also von 11.30 Uhr bis 16 Uhr, vielleicht ganz interessant mal dahin zu gehen und sich einzuklinken in der Zeit, wo das Geld sowieso immer knapper wird. Und sich auch zu überlegen, welchen Kram brauche ich nicht? Alle haben zu Hause eine Menge Sachen rumstehen, die sie nie benutzen. Klamotten sowieso, aber vielleicht auch alte Filme und so weiter. Ich war mal auf einem dieser Märkte vor nicht langer Zeit in der Estación de Francia. Da kann man auch tauschen, beziehungsweise man kann da auch für einen ganz kleinen Betrag die Sachen kaufen. Das ist auch so eine Art Second-Hand-Markt, wo nur Privatleute zugelassen sind, die ihre eigenen Sachen da verkaufen können. Das macht Spaß, die Leute lernen sich kennen, ist auch ein sehr angenehmes Publikum auf diesen Märkten. Das sind meistens so junge bis mitteljunge Leute, also so wie wir. Und ist eine tolle Stimmung. Ja, wir müssen gleich raus. Das Niemandsland neigt sich dem Ende zu. Wir sagen Tschüss, Adeo, Tschüss, Werner, alles Gute. Okay, ich will nochmal allen Hörerinnen und Hörern ein fröhliches Heer der Sklavenwache aufzurufen und dann bis nächste Woche. Jo. Gute Zeit, ciao. Tschüss. Wir werden versuchen, Anfang nächster Woche diese Sendung in den Podcast zu geben. Letzte Woche haben wir das auch getan, aber da ist leider ungefähr 20% der Sendung leider verschwunden. Unser Computer hier hatte gestreikt, das heißt unser Sklave, Elektrosklave, hat die Sendung gar nicht aufgenommen. Und auf meinem Aufnahmegerät gab es technische Interferenzen. Ich habe den Fehler noch nicht gefunden und 20% der Sendung waren leider nicht brauchbar. Die musste ich also ersetzen durch anderes Material. Ich hoffe, niemand hat es gemerkt. Oder wenn ihr es gemerkt habt, habt ihr euch gefreut. Jo, dann bis nächste Woche, bis nächsten Samstag. Tschüss, Agur. Halten Sie die Ohren steif, meine Damen und Herren. Schauen Sie nächste Woche in den Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org oder unter www.niemandslandradio.blogspot.com.es. Tschüss. Das alles liegt. So viele Frauen sind heute so wie Männer. Ich kenne kaum noch einen Unterschied. Sie haben Geld und fahren schnelle Autos. Und nach dem Sex verschwindet manche lautlos. Sie führen Krieg und sie verkaufen Drogen. Sie sind brutal auf ihrem Weg nach oben. Sie haben Macht und spielen besser Fußball. Schreiben Geschichte und fliegen in das Weltall. In das Weltall. Frauen sind die neuen Männer. Ich kenne kaum noch einen Unterschied. Sie sind wie unsere schönen Doppelgänger. Ich frage mich, warum es uns noch gibt. Sie haben uns unendlich oft belogen. Viel öfter noch als umgekehrt betrogen. Sie gehen fremd, sie trennen Sex und Liebe. Sind General und manche Meisterdiebe. Sie sind am Telefon kurz angebunden. Sie kommen ganz allein über die Runden. Sie wollen uns allein für unser Aussehen. Zahlen die Rechnungen, wenn sie mit uns ausgehen. Frauen sind die neuen Männer. Ich kenne kaum noch einen Unterschied. Sie sind wie unsere schönen Doppelgänger. Ich frage mich, warum es uns noch gibt. Frauen sind die neuen Männer. So ist es fast schon auf der ganzen Welt. Sie können alles.